NDR Info. Hintergrund. Unsere Gesellschaft wird immer älter und deshalb gibt es auch immer mehr pflegebedürftige Menschen. Die wenigsten von ihnen leben in einem Heim. Mehr als 3 Millionen werden laut Statistischem Bundesamt zu Hause gepflegt. Gut 2 Millionen von ihnen allein durch sogenannte selbstbeschaffte Pflegehilfen, so die Formulierung im Gesetz. Das können Angehörige sein oder eine sogenannte 24-Stunden-Betreuerin. In aller Regel Frauen aus dem Osten Europas, die für einige Monate bei den Pflegebedürftigen einziehen. Sie gelten mittlerweile als eine der Säulen des Pflegesystems. Sie springen ein, übernehmen einen Job, den in Deutschland kaum noch jemand machen will. Die Arbeitszeiten sind lang, das Gehalt schmal. Im NDR-Info-Hintergrund hören Sie den ersten Teil eines zweiteiligen Reportage-Features von Lennart Bannholzer und Alexandra Bidian. Ich arbeite tatsächlich 21 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Mit den Nächten dazu, schon seit 5 Monaten. Ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Sie kommen aus dem Osten Europas nach Deutschland und pflegen Menschen, die nicht mehr alleine leben können. Montags wollte ich aufstehen und bin nicht mehr aus dem Bett gekommen. Jetzt habe ich versucht, jemanden zu bekommen, also 24-Stunden-Kraft, aber kann ich nicht bezahlen. Die Vermittlungsagenturen verdienen mit, werben zum Beispiel in Polen oder Rumänien Frauen an, die dann in deutschen Wohnungen und Häusern verschwinden. Die sind eigentlich gar nicht sichtbar, die existieren eigentlich so gar nicht in Deutschland. Und die sind wirklich auch nicht zu sehen, auf den Straßen nicht zu sehen, weil die ganze Zeit arbeiten. Doch die Gesellschaft braucht sie. In dieser Recherche treffen wir Betreuerinnen und sprechen mit Menschen, für die es ohne die 24-Stunden-Betreuung nicht mehr geht. Betreuungskräfte aus Osteuropa. Immer da und ausgenutzt. Teil 1. Unsichtbar. Ein Feature von Lennart Bannholzer und Alexandra Bidian. Unsere Suche beginnt in der Redaktion. Wir googeln 24-Stunden-Pflege und finden unzählige Angebote von Agenturen. Seriöse Pflegekräfte aus Polen, 24-Stunden-Betreuung zu Hause. Rundum-Betreuung zu Hause statt Pflegeheim. Wir vermitteln polnische Pflegekräfte für eine 24-Stunden-Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause. 24-Stunden-Pflege zu Hause, Pauschalpreis deutschlandweit. Eine Betreuerin zu bekommen, scheint leicht zu sein. Doch viele Angebote wirken dubios. Zum Beispiel eins auf Instagram. Dort wirbt eine Agentur mit Fotos von lachenden SeniorInnen und gut gestylten BetreuerInnen. Auf einem Banner steht Privat Seniorenbetreuung zu Hause. Wir können über den Messenger-Dienst WhatsApp Kontakt aufnehmen. Ist es so einfach? Wir geben uns als Familie aus, suchen eine Betreuerin für unsere pflegebedürftige Oma. Wir müssen der Agentur nur einige wenige Informationen zum Betreuungsbedarf schicken. Schreiben, dass unsere Oma vor kurzem gestürzt ist und nun Hilfe beim Aufstehen, beim Gang auf die Toilette und beim Essen braucht. Also so ziemlich bei allem. Der Agentur reicht das, um uns ein Angebot zu machen. Also die würden mir auf jeden Fall jemanden besorgen und auch relativ schnell, also innerhalb von 7 Tagen und zwar für 2.650 Euro. Und die kommen aus Polen, der Slowakei, Ungarn und der Ukraine. Hier brechen wir das Experiment ab. Wie der Bedarf bei uns ist, in welchem Zustand sich unsere fiktive Oma tatsächlich befindet, niemand hat es überprüft. Und trotzdem könnte innerhalb von wenigen Tagen eine Betreuerin bei uns sein. Sie würde einfach ins kalte Wasser geworfen. Ist so etwas in dem Bereich normal? Wir finden über Facebook eine Betreuerin aus Polen, die uns erzählen möchte, was sie erlebt hat. Magda. Ihren echten Namen sollen wir nicht nennen. Sie hat Angst vor den Agenturen und davor, keine Stelle mehr zu finden. Wir treffen sie in Schleswig-Holstein. Sie hat eine kurze Arbeitspause. Seit gut einer Woche ist sie jetzt hier und in der neuen Familie gefällt es ihr. Doch bei einer anderen Stelle sei es schlimm gewesen. Eigentlich spricht Magda gut Deutsch, doch auf Polnisch fühlt sie sich sicherer. Sie ist 45 Jahre alt und hat in Polen im IT-Bereich gearbeitet. Ich habe mich auf eine Ausschreibung gemeldet. Ich sollte mich um eine freundliche, ältere Frau kümmern. Vor Ort hat sich herausgestellt, dass sie gerade einen Alkoholentzug hinter sich hatte. Sie war sehr aggressiv und hatte psychische Störungen. Sie war medikamentös nicht eingestellt und hyperaktiv. Bis zu 20 Stunden am Tag war sie auf den Beinen, hat geschrien und alles kaputt gemacht. Mit der Faust hat sie mich in den Rücken geschlagen. Ja, meistens mit der Faust. Auf die Schultern oder auf den Rücken. Sie erzählt, dass die Angehörigen der Frau sie mit der Situation alleine ließen und sie sich nicht traute, einfach zu gehen und die Frau sich selbst zu überlassen. Es gab auch einen Moment, in dem sie versucht hat, Selbstmord zu begehen. Das war für mich sehr schlimm. Das ist ja klar. Niemand möchte, dass der eigene Patient ums Leben kommt, während man arbeitet. Ich habe der polnischen und der deutschen Agentur gemailt, aber ich habe keine einzige Antwort bekommen. Sie haben mich kein bisschen unterstützt. Die Agenturen sind einfach verstummt. Mit dem, was in ihrem Arbeitsvertrag stand, habe der Einsatz wenig zu tun gehabt. Das Papier liegt uns vor. Darin heißt es, dass sie nur 60 Stunden im Monat arbeiten sollte und für mehr wurde sie auch nicht bezahlt. Doch die Realität war eine andere. Ich habe mir schon gedacht, dass ich nicht nur 2,5 Stunden pro Tag arbeiten werde. Keiner holt mich extra aus Polen und zahlt mir 1.300 Euro, damit ich 2,5 Stunden arbeite. Ich habe mich so auf 8 eingestellt. Eigentlich sollte ich jeden Tag 2 Stunden Pause haben, aber der Sohn hat direkt gesagt, dass der Zustand seiner Mutter so schlecht ist, dass ich keine machen könnte. Und ich sollte freie Wochenenden haben. Aber der Sohn hat irgendwann einfach aufgehört, vorbeizukommen. Manchmal habe ich bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet. Wie viele Stunden Magda tatsächlich gearbeitet hat und wie es vor Ort war, können wir nicht überprüfen. Aber ist das, was sie erlebt hat, nur ein krasser Einzelfall? Wie viele Betreuerinnen arbeiten überhaupt in Deutschland? Wir sind unterwegs nach Berlin. Dort hat die Beratungsstelle Faire Mobilität vom Deutschen Gewerkschaftsbund ihren Sitz. Die wichtigste Anlaufstelle für Betreuerinnen, die oft kein oder nur wenig Deutsch sprechen. Justina Oblacewicz ist die Koordinatorin. Die Schätzungen, die variieren zum Teil sehr stark, aber man geht so von bis zu 600.000 in aller Regel Frauen aus, die derzeit in den Haushalten in Deutschland als sogenannte Live-ins arbeiten. Die meisten von ihnen sind nicht in Deutschland angestellt, tauchen also in keiner Statistik auf. Und auch die Zahl der Pflegebedürftigen, die eine sogenannte 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehmen, wird nicht zentral erfasst. Deshalb weiß niemand so genau, wie viele Betreuerinnen es wirklich gibt. Und auch was Arbeitszeiten und Gehälter angeht, liegen keine Daten vor. Justina Oblacewicz von Faire Mobilität gibt einen groben Überblick. Im Schnitt könnte man sagen, dass sie so Pi mal Daumen 1.300, vielleicht 1.400 Euro verdienen. Aber das darf man nicht vergleichen mit einem ganz normalen Vollzeitarbeitsverhältnis, wo sie eben 40 Stunden arbeiten, den Mindestlohn kriegen. Die Betreuungskräfte arbeiten bis zu 24 Stunden, nicht immer, aber in aller Regel. Und es ist immer der Fall, dass sie mehr arbeiten als das, was vertraglich vereinbart ist. Und wenn Sie sich den Zeitaufwand anschauen, den Sie dafür arbeiten müssen, dann sprechen wir von Löhnen von wenigen Euro pro Stunde. Das ist eine Ausbeutung von Arbeitskraft. Schon die Bezeichnung 24-Stunden-Betreuung ist irreführend, denn kein Mensch kann rund um die Uhr arbeiten und erlaubt ist es in Deutschland auch nicht. Wenn eine Person tatsächlich 24 Stunden am Tag betreut werden muss, dann wäre das eine Aufgabe, die sich 3 Betreuerinnen im Schichtsystem teilen müssten. Doch das wäre für die meisten Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen unbezahlbar. Und deshalb ist die Nachfrage nach günstigen Betreuerinnen groß. Dafür, dass sie bedient wird, sorgt ein Konstrukt aus Agenturen in Deutschland und Osteuropa. Das funktioniert so. Um eine Betreuerin zu bekommen, wendet sich eine Familie in Deutschland an eine Agentur. Die deutsche Agentur nimmt dann Kontakt mit einer Partneragentur im Ausland auf, meistens in Polen. Diese polnische Agentur wirbt dann eine Arbeitnehmerin an, zum Beispiel im eigenen Land oder in Ländern wie Rumänien und Bulgarien, und gibt ihr einen Vertrag. Dann wird die Betreuerin direkt zu der Familie in Deutschland geschickt. Die wiederum hat in der Regel nur einen Vertrag mit der deutschen Agentur. Das heißt, zwischen der Familie und der Betreuerin gibt es meistens keinen direkten Vertrag. Wir sind mit einem Mann aus Polen verabredet. Er arbeitet über eine polnische Agentur in Niedersachsen in der Nähe von Wilhelmshaven. Dort betreut er einen pflegebedürftigen Mann. Wir treffen Jemek, der lieber nur mit seinem Vornamen genannt werden möchte, an der Nordsee. Er ist Anfang 30. Schon mit 18 ist er das erste Mal zum Arbeiten nach Deutschland gegangen. In Polen war die Perspektive zu schlecht für ihn. Wenn ich arbeite nach Polen, ich krieg 2000 Zloty. Das ist sowieso zu wenig. 2000 Zloty, das sind gut 440 Euro. Wenn ich bleibe hier 3 Monate, ich krieg's Geld gerade zu meinem Konto, 1.550 Euro, und ich komme nach Polen für einen Monat. Ich kann normal leben, weißt du, kann ich kaufen alles, was ich wollte, darum ich arbeite so. Er zündet sich eine Zigarette an und erzählt von seinen Erfahrungen, darunter auch schlechte, etwa mit einer dementen Frau, die ihn erst vergessen, dann für einen Einbrecher gehalten und schließlich die Polizei gerufen hat. Doch zurzeit sei alles in Ordnung. Zumindest für ihn. Bei seiner Freundin Olla aus der Ukraine sieht es anders aus. Sie haben zusammen für sie eine Stelle gesucht. Als Betreuerin. Schwarz und auf eigene Faust. Der Markt dafür riesig. Aber es ist schiefgegangen. Wir suchen die Arbeit für sie in privat in eBay-Anzeige. Dann ich versuche eine Firma und ich schreibe zum die einem Mann Nachricht. Die antwortet mir sehr schnell, ob das er hat, ab sofort eine Arbeit für meine Frau. Und dann er wollte, dass wir schicken nur Ausweisfoto. Dann er schicken zu uns Adresse zum die Familie. Wir fahren nächsten Tag zum die Familie. Olla fängt von heute auf morgen an zu arbeiten, erzählt Jemek. Bei einer Familie in Wolfsburg. Die Arbeit ist in Ordnung, aber nach 2 Wochen stellt sie fest, die Agentur überweist den Lohn nicht und reagiert auch nicht auf Nachfragen. Jemek versucht es immer wieder. Irgendwann wird seine Nummer blockiert und Olla möchte nicht mehr weiterarbeiten. Er holt sie ab. Bei der Familie erfährt er, die Agentur hat schon das Geld für den gesamten Monat kassiert und, wie er vermutet, den Lohn einfach behalten. Und wann ich fahre und abhole in Olla, die Familie denken, wann die Agentur sagt, ist alles legal, ist alles legal. Und diese Agentur schicken zum Olla Nachrichten. Wenn sie abfahren aus dieser Stelle, ergehen zum die Polizei, melden, dass sie schwere Patienten lassen. Und ich sage zum Olla, das passt nicht, du hast keinen Arbeitsvertrag. Und dieser Mann weiß Bescheid, dass die Leute wie Olla gehen nicht zum Gericht mit ihm. Überprüfen können wir seine Aussagen nicht. Doch was er erzählt, klingt krass. Agenturen, die Familien vorgaukeln, alles sei legal und gleichzeitig systematisch Betreuerinnen prellen. Kann das sein? Wir sind wieder in Berlin, bei Agnieszka Skwarek von der Initiative Minor-Kontor, beim Projekt Migrationsberatung 4.0, das auch von der Bundesregierung gefördert wird. Die Arbeit von Skwarek und ihren Kolleginnen besteht darin, Betreuerinnen, auch Live-ins genannt, zu helfen. Die wichtigste Plattform dabei, Facebook. Es gibt unzählige Gruppen, in denen sich die Frauen austauschen. Skwarek und ihre Kolleginnen haben eigene gegründet, in verschiedenen Sprachen. Bei mehr als 4000 Mitgliedern gibt es viel Gesprächsbedarf. Die Facebook-Gruppen sind enorm wichtig. Die Live-ins kommen aus dem Ausland und haben oft überhaupt keine Sprachkenntnisse oder nur geringe Sprachkenntnisse und arbeiten eben den ganzen Tag lang. Also sie sind wirklich in dem Haushalt gebunden. Die einzige Möglichkeit rauszugehen ist irgendwie zum Einkaufen und wieder zurück. Ja, also die soziale Kontakte zu knüpfen und irgendwie soziales Leben aufzubauen außerhalb von dem Haushalt ist nicht möglich. Also alleine schon die sprachliche Barriere. Der einzige Ausweg sind eben Internet und soziale Medien. Ja? Die sind eigentlich gar nicht sichtbar. Man sieht die Leute, also die existieren eigentlich so gar nicht in Deutschland. Ja, die sind weder polizeilich gemeldet, noch zahlen sie Steuern, noch bezahlen Sozialversicherungsbeiträge. Die sind in keiner Statistik zu sehen. Und die sind wirklich auch nicht zu sehen, auf den Straßen nicht zu sehen, weil die ganze Zeit arbeiten. Die Betreuerinnen arbeiten in Deutschland im Verborgenen. Nur einmal wurde im vergangenen Jahr sichtbar, wie problematisch der Bereich der 24-Stunden-Betreuung ist. Das war im Juni, als das Bundesarbeitsgericht ein Urteil sprach, das es sogar in die Hauptnachrichten schaffte. Paukenschlag für die häusliche Pflege. Ausländischen Pflegekräften steht laut Bundesarbeitsgericht Mindestlohn zu, auch für Bereitschaftszeiten. Ausländische Pflegekräfte, die Menschen in Deutschland zu Hause betreuen, haben einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Das Bundesarbeitsgericht hatte im Fall einer bulgarischen Betreuerin entschieden. Sie musste bei einer Familie in Deutschland rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Laut ihrem bulgarischen Arbeitsvertrag wurde sie aber nur für 30 Stunden pro Woche bezahlt. Viel zu wenig, entschied das Gericht. Die Betreuerin müsse für jede gearbeitete Stunde Geld bekommen, auch für die Zeit, in der sie sich bereithalten sollte. Wie viel sie genau bekommt, ist noch nicht entschieden, doch der zuständige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD bezog am Tag der Urteilsverkündung Stellung. Es ist nicht zumutbar, dass eine Person 24 Stunden im Haushalt bereit ist und übrigens dafür dann keinen Lohn bekommt. Das ist der falsche Weg, aber es ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, es ist eine Aufgabe der Pflegepolitik. Jetzt ist das Urteil ein halbes Jahr her. Doch verändert hat sich seitdem nichts. Dabei warten so viele auf mehr Unterstützung und Klärung, Betreuerinnen und Pflegebedürftige, die oft schnell Hilfe brauchen. Wir wollen auch die andere Perspektive kennenlernen, die der Pflegebedürftigen, und fahren nach Brandenburg, in ein kleines Dorf in der Nähe von Berlin. Der Mann, den wir hier treffen, lebt in einem Wohnviertel direkt am Wald. Hier steht ein dreistöckiges Haus mit grauer Fassade. Ansonsten vor allem Einfamilienhäuser mit eingezäunten Vorgärten. Im Imbiss um die Ecke gibt es Wurst-Soljanka und Leberkäse. Herbert Kraus wohnt in einer Erdgeschosswohnung. Sein Rollstuhl steht dicht am Schreibtisch. Er beugt sich über die Zeitung. BZ, die Stimme Berlins. Zwischendurch trinkt er einen Schluck Kaffee. Früher war Kraus mal Autohändler, dann hat er einen Wochenmarkt geleitet. Doch von einem auf den anderen Tag saß er im Rollstuhl. Heute kann er sich nicht einmal mehr ein Brot schmieren. Sonntags war ich noch beim Italiener. Montags wollte ich aufstehen und bin nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich wusste nicht, was war. Das habe ich dann erst erfahren, dass ich einen Schlaganfall gehabt habe im Krankenhaus. Die haben mich einfach heim. Da hat keiner gefragt, wer hilft ihnen, was machen sie. Die haben gesagt, morgen kommen sie heim, haben mich in ein Samariter-Auto gestellt und haben mich hierher gefahren. Fertig. Ich hatte nichts zu essen daheim, bis sie mich heimgefahren haben. Ich habe gar nichts. Und so bin ich jetzt knapp 4 Jahre zu Hause und quäle mich durch. Die meiste Zeit ist er alleine und schaut fern. Er sagt, eigentlich bräuchte er Hilfe, möchte aber zu Hause bleiben. Ins Pflegeheim zu gehen, könne er nicht bezahlen. Und er wolle damit auch nicht seine Angehörigen belasten. Er will lieber selbst eine Lösung finden. Eine Betreuerin, die bei ihm einzieht. Indirekt könnte er dafür sogar Geld vom Staat bekommen. Und zwar über das sogenannte Pflegegeld, das eigentlich einmal für pflegende Angehörige gedacht war. Etwa 550 Euro in seinem Fall, die direkt aufs Konto kommen würden. Doch die 550 Euro reichen lange nicht aus für eine Betreuerin. Eine über eine seriöse Agentur vermittelte Betreuerin kostet, laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, mindestens 2.200 Euro monatlich. Kraus müsste also privat monatlich mehr als 1.600 Euro dazuzahlen. Viel zu viel für ihn. Deshalb hat er sich selbst auf die Suche nach einer Betreuerin gemacht, will ohne Agentur jemanden finden. Er hat es per Inserat bei eBay Kleinanzeigen versucht. Jetzt habe ich versucht, jemanden zu bekommen, also 24-Stunden-Kraft. Ich hatte im EBI inseriert, hatte ich 48 Anfragen. Aber kann ich nicht bezahlen, weil die so urig Geld wollen. Wenn mir jetzt jemand Angebote hätte, bis 1.000 Euro, das hätte ich noch geschafft. Aber mehr nicht. Selbstständige Betreuerinnen und Agenturen schreiben ihm. Manche Angebote sind zwielichtig, andere aus seiner Sicht utopisch hoch. Dass es im Alter einmal so sein würde, hätte Kraus nicht gedacht. Vorerst bleibt er alleine, aber er will weitersuchen. Besser als in der Erdgeschosswohnung in Brandenburg läuft es in einem ruhigen Wohnviertel in Stuttgart. Manche Straßen hier sind nach Philosophen und Planeten benannt. Viele Vorgärten enden an einem Jägerzaun. So auch der von der 86-jährigen Dorothea Koch. Sie sitzt im Wohnzimmer in ihrem Sessel und liest die Lokalzeitung. Ihre Betreuerin Eliana aus Rumänien ist in der Küche und bereitet das Mittagessen vor. Es riecht nach Kürbissuppe. Koch ist pflegebedürftig, kann nur noch am Rollator laufen. Sie braucht jemanden, der ihr beim Alltäglichen hilft. Kochen, einkaufen, auf die Toilette gehen. Okay. Okay, wir probieren, wie es geht. So, einen Moment. Ja. Deine Hose muss oben. Ja, meine Liebe. Vielen Dank. Bitteschön. Nicht zu Dank. Dorothea Koch hat lange bei der Diakonie geholfen und hatte von deren Initiative Verkehr gehört. Die vermittelt Betreuerinnen, die von den Pflegebedürftigen oder ihren Angehörigen selbst angestellt werden. Ein bisher seltenes Modell, abseits von dubiosen Agenturen. Ich hatte gehört, dass man Hilfen kriegen kann. Und habe ich gedacht, das machst du. Du bleibst im Haus wohnen, dann bist du versorgt, wenn du jemanden reinnimmst, der dich bekocht und sowas. Und habe es noch nie bereut, einen für sich. Für mich war es am Anfang sehr schwierig, nachdem eine Helferin da war, die 24 Stunden Kraft, die bei mir wohnt und mich jetzt versorgt. Koch ist die Arbeitgeberin von ihrer Betreuerin. 40 Wochenstunden stehen im Vertrag. Ileana ist sozialversichert, kann später Rente bekommen und verdient etwa 1.400 Euro netto. Gerade ist sie in der Küche beschäftigt. Das Programm ist der Sie. Die Arbeitszeit beträgt 6,5 Stunden pro Tag. Aber die Stunden reichen nicht aus, um all das zu schaffen, was zu tun ist. Eigentlich wäre diese Arbeit für zwei Personen. Aber mir fällt das alles nicht schwer. Man braucht nur einen festen Zeitplan, wie bei anderen Arbeiten auch. Außerdem hatte ich echtes Glück, dass ich sehr gute Familien gefunden habe. Dafür danke ich Gott. Ihre Überstunden kann sie aufschreiben. Sie sagt, dass sie sich gerne um alte Menschen kümmert. Es sei eine Art Ersatz für ihre eigenen Eltern, die nicht mehr leben und die sie auch gepflegt hat. Beide Frauen scheinen mit der Situation zufrieden zu sein. Und die Bedingungen sind besser als bei vielen anderen. Trotzdem bleibt es eine Arbeit, bei der es schwer ist, klare Grenzen zu ziehen zwischen Arbeit und Pause. Dass es gut läuft, ist nicht die Regel. Das hören wir bei unseren Recherchen immer wieder. Die meisten Betreuerinnen haben schon häufig schlechte Erfahrungen gemacht, doch es gibt nur wenige Möglichkeiten, sich zu wehren. Wir sind mit einer Polin verabredet. Treffen Sie in einem ruhigen Raum in einer Dorfkneipe in Bayern. Ihr Name ist uns bekannt, doch sie will ihn lieber nicht veröffentlichen. Wir nennen sie Eva und sprechen ihre Stimme nach. Sie ist Mitte 50 und betreut eine demente Frau. Die Arbeit beginnt direkt nach dem Aufstehen. Eva muss die Frau waschen, sie anziehen, ihr in den Rollstuhl helfen und das Frühstück vorbereiten. Dann muss ich mit ihr einkaufen, sauber machen, kochen. Ich muss die Windeln wechseln, muss putzen. Dann nachmittags muss ich sie ins Bett bringen und sie schläft meistens 2 Stunden. Nachmittags müsse sie dann erst Kaffee und Kuchen vorbereiten und dann das Abendbrot. Ich gebe ihr das Essen und muss sie zurück ins Bett bringen. Und dann um 12 Uhr nachts, wenn die Tabletten nicht gut eingestellt sind, dann steht sie 2 oder 3 Mal pro Nacht auf. Und dann muss ich auch mit aufstehen, weil sie durchdreht, schreit oder irgendwas erzählt. Und dann um 5 oder 6 muss ich schon wieder raus, weil ich dann anfangen muss, alles für den Tag vorzubereiten. Und das geht jeden Tag so, jetzt in diesem Fall schon seit 5 Monaten. Wir fragen Sie, wie viele Arbeitsstunden in Ihrem Vertrag stehen. Bei mir stehen 6 Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche. Und ich arbeite tatsächlich 21 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, mit den Nächten dazu. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Sie weiß, dass ihr eigentlich mehr Lohn zusteht, dass sie den Mindestlohn bekommen müsste für jede Stunde. Deswegen dokumentiert sie ihre Arbeit genau und wehrt sich. Ich habe geklagt. Ganz einfach. Ich schreibe die Stunden auf und gehe vor das Arbeitsgericht. Und das habe ich schon mehrmals gemacht. Bis jetzt waren 2 Klagen positiv. Und bei der nächsten muss ich abwarten, ob ich gewinne. Das weiß ich noch nicht. Zu klagen ist der einzige Weg, den Lohn zu bekommen, der ihr zusteht. Davon ist sie überzeugt. Aber das dauert und ist schwierig. Sie braucht ZeugInnen, die bestätigen, wie viel sie gearbeitet hat, doch die gibt es nicht. Ihre Arbeitszeiten kennt außer ihr nur die Familie. Jedes Gerichtsverfahren ist aufwendig und der Ausgang ungewiss. Kontrollen oder Überprüfungen gibt es im Bereich der 24-Stunden-Betreuung kaum. Die Betreuerinnen sind komplett auf sich allein gestellt. Und Eva vermutet, selbst wenn sie sich wehrt und vielleicht die Stelle verlässt, ändern würde sich nichts. Wenn jemand geht, schicken die Agenturen einfach die Nächste. Ich kann nicht mehr, aber die interessiert das nicht. Für die zählt nur das Geld. Dann kommt die nächste Betreuerin, noch billiger, aus der Ukraine. Und vielleicht bleibt sie dann. So läuft das ab. Noch billigere Betreuerinnen, kann das sein? Darum geht es im zweiten Teil unserer Recherche. Immer da und ausgenutzt, Teil 2, Ukraine. Im NDR-Info-Hintergrund hörten Sie: Betreuungskräfte aus Osteuropa. Immer da und ausgenutzt? Teil 1, Unsichtbar. Ein Feature von Lennart Barnholzer und Alexandra Bidian. Ein Podcast von NDR Info.